ganz neues Stück. Knastsong. Für all die Leute, die jetzt da sitzen. Tag für Tag sitz ich hier und starr gebannt an die Tür. Verschlossen, verriegelt, eingesperrt, wie ein Tier im Käfig, das die Freiheit entbehrt. Kahle Mauer kotzt mir ins Gesicht. Nur durch das Fenster fällt ein bisschen Licht. Jede Hoffnung vergeht bei der Kälte dieser Wände. Ich hämmer gegen die Tür, ich bin am Ende. Holt mich hier raus, ich will hier raus. Holt mich hier raus, ich halte nicht mehr aus. Holt mich hier raus, ich will hier raus. Ich schreie es aus. Holt mich hier raus, ich schreie es mir aus. Blick von nebenan hat es hinter sich. Er war sogar noch etwas jünger als ich. Gestern fand man in der Zelle seine Leiche. Wer hier keine Kraft hat, dem passiert das Gleiche. Denn 3x4 Meter Beton umzingeln mich. Nur durch das Fenster fällt ein bisschen Licht. Jede Hoffnung vergeht bei der Kälte dieser Wände. Ich hämmer gegen die Tür, denn ich bin am Ende. Holt mich hier raus, ich will hier raus. Holt mich hier raus, ich halte nicht mehr aus. Holt mich hier raus, ich will hier raus. Ich schreie es aus. Holt mich hier raus, ich halte nicht mehr aus. Im Namen des Volkes stand ich vor Gericht. Und der Richter tat auch nur seine Pflicht. 18 Monate sind eine lange Zeit. 18 Monate sind eine Ewigkeit. Jede Nacht träume ich von Flucht. Doch ich hab kein Glück, zweimal hab ich schon versucht. Und jetzt hab ich nur noch eine Hoffnung. Jemand hört mich draußen und beschließt meine Befreiung. Holt mich hier raus. Holt mich hier raus, ich halte nicht mehr aus. Holt mich hier raus, ich will hier raus. Ich schreie es aus. Holt mich hier raus, ich will hier raus. Holt mich hier raus, ich will hier raus. Holt mich raus. Holt mich hier raus, ich will hier raus. Ich schreie es aus. Holt mich hier raus, ich halte nicht mehr aus. Dann holt mich raus. Holt mich hier raus, ich will hier raus. Holt mich hier raus. Aus dem Großen und aus dem Kleinen. Das Stück haben wir geschrieben für einen Freund von uns. Den haben sie also wegen ein paar Gramm Marihuana oder Haschisch und so einfach in so ein Betonding da eingebuchtet. Für eine unheimlich lange Zeit. Und ich meine, es gibt viele Leute, die da drin sitzen wegen echt Nichtigkeiten. Weil sie auch leerstehende Häuser einfach einziehen, weil sie auf Demos gehen oder weil sie ganz einfach leben wollen. Wegen ein paar Gramm Haschisch, Mann. Das muss man sich vorstellen. Okay, danke. Tschüss.